Du begreifst den Geist, dem du gleichst, könnte man ein Faustwort variieren, zur wahren Wurzel des Zusammenhanges von Sein und Begreifen hinabdringend. Aber wehe dem Gefolgsmann, der nur Folge leistet, weil sein Führer genauso viel ist und weiß und kann wie er selber, und nicht lieber dort sich führen lässt, wo er fühlt, dass ein ihm unbekanntes, ungegebenes, aber unumgänglich Notwendiges vorhanden ist. Führer des deutschen Volkes kann nur sein, wer zu den Müttern hinabgestiegen ist, sagte mir einmal ein völkischer Führer in München. Sagte es im Hinblick auf Hitler, den allzu Einfältigen. Dass wir dies nicht meinen im Sinne von Geistesschwäche, dass wir im Gegenteil in Hitler mit Georg Schott, einem der geistig stärksten und unbeugsamsten Männer unseres Volkes, verehren, wird wohl der Leser des Vorangegangenen ohne neuerliche Erklärung verstanden haben. Tatsache aber ist und bleibt, dass weder Hitler noch Schott sehen, wodurch es am 9. November zum Scheitern kam und immer wieder kommen wird und muss, ehe nicht der Mann mit der unbeirrbaren Menschenkenntnis die Schicksale des deutschen Volkes bestimmt. Alles, was es hier zur Erklärung zu sagen gäbe, findet der Leser in des Verfassers Buch »Deutscher Geist oder Judentum«, das übrigens von Schott des Öfteren eingehend zitiert wird, wenngleich nur in dem Abschnitt Wirtschaft, nicht aber in dem hier nachzulesenden Politik. Ein herrlicher, nicht genug zu preisender Satz steht in dem schönen, von tiefster deutscher Gesinnung durchpulsten Buch: Das Erwachen des Instinktes für das, worauf es letztendlich ankommt, ist in dem Befreiungskampfe eines Volkes der entscheidende Faktor. Das ist eine herrliche Wahrheit, wenngleich nicht geleugnet werden kann und darf, dass weder Hitler noch sein begeisterter Fürsprecher diesen entscheidenden Faktor bis zum heutigen Tage erkannt haben. Dieser Faktor aber war, ist und wird bleiben, dass alles, was der Deutsche plant, ein totgeborenes Sein und Bleiben wird, solange er nicht die Menschen, mit denen er plant, erkennt und die falschen von den echten und ehrlichen Gesinnungsgenossen nicht zu unterscheiden erlernt hat. Hitler hat dies nicht nur nicht erlernt, sondern hat, da nach dem Unglück des 9. November etliche seiner Anhänger als Judasse entlarvt zu werden befürchteten, in echter, aber an die Unrechten verschwendeter deutscher Treue und Dankbarkeit diese Judasse durch sein Machtwort vor dem Davonjagen geschützt, so in und mit seiner arisch-kindlichen Urveranlagung dem Erzfeinde den Triumph seiner Unentlarvbarkeit und Unbesieglichkeit bereitend. Von Schotts Beziehung zur Judenfrage sei nur so viel gesagt, dass er sie theoretisch vortrefflich versteht, wenngleich nirgends zu entnehmen ist, dass er mit eigenen Augen je das Wesen des Juden erfasst hätte. So muss denn auch beanstandet werden, dass er, ohne seine Quelle zu zitieren, die lange vor den Weisen von Zion bekannt gewordenen 12 Rabbinerweisheiten, die in meinem Entweder-Oder-Buche abgedruckt sind, abschreibt, mit der völlig irrigen Vorstellung, die Juden hätten derartiges selber im arischen Lager bekannt gemacht. Wahr ist vielmehr, was auch meinem Buche zu entnehmen gewesen wäre, dass diese Trostsprüche des dem Weltherrschaftsziele noch ferne Juden in Russland von Hand zu Hand gingen, im Jahre 1889 in der illustrierten Wiener Volkszeitung veröffentlicht waren, ja sogar schon 20 Jahre früher von dem Romanschreiber Radcliffe oder Goethe in seinem Biarritz abgedruckt und romanhaft verwertet worden waren. Aber sicher sehr gegen den Wunsch der Juden, durch die Radcliffe in dem genannten Romane den Belauscher ihrer Geheimgesetze auch als verrückt erklären und lebenslänglich ins Irrenhaus verbannt werden lässt. So taten und tun die Weisen von Zion, wenn sie können, seit je allen wahren Entlarvern ihrer Geheimnisse und Pläne. Trotz der grundlegenden Überschätzungen sei das edle Werk allen jenen empfohlen, die mit uns in der völkischen Bewegung das Heil des deutschen Volkes erblicken. Alle guten Dinge sind drei. Über den Judas-Aufsatz, der eine ausgiebige Mitarbeiterschaft abgeschlossen hatte, zu dem gesetzten, aber nie erschienenen obigen, bis zu dem weiter unten abgedruckten, weder irgendwo angenommenen, noch bisher gedruckten Aufsatz, führt eine traurige, absteigende Kadenz. Über eine analoge Kadenz mag sich der für mein Lebenswerk über den Rahmen dieses Buches hinaus interessierende, in dem Vorworte zu drei Vorträge mit Zwischenstücken von 1917 nachlesen. Während ansonsten wichtige und entscheidende Gedanken sich gemeiniglich mühselig zum Lichte emporarbeiten, will es das traurige, aber in der Gesetzmäßigkeit der heutigen Weltherrschaft begründete Schicksal des Verfassers, dass er heute, auf der Höhe seiner Kraft und Erkenntnis stehend, überhaupt nirgends mehr zu Worte kommt. Spätere Zeiten werden dies für Judas Sieg, für die arische Ohnmacht des ersterbenden Erfassens tief symbolische Schicksal zu würdigen wissen. Der dritte, für jeden deutschen Wiederaufstieg wichtige Aufsatz, dessen Beherzigung auch Voraussetzung zu jeglicher Tätigkeit wäre, die eine arische Wirtschaftsordnung herbeizuführen befähigen könnte, sei hier noch abgedruckt.